Einheit 1. C. Übung 1a. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben Schüler und Auszubildende gefragt, was für sie bei der Arbeit und im Beruf wichtig ist. Hier sind einige Antworten. Das hat Angelina, 17 Jahre, gesagt. Sie hat gerade ihre Ausbildung zur Bankkauffrau beendet. Nach der Ausbildung hat mich die Bank übernommen. Das macht mich sehr froh. Denn ich kann weiter mit meinen netten Kollegen zusammenarbeiten. Was für mich besonders wichtig ist? Eine gute Arbeitsatmosphäre und nette Kollegen. Aber auch das Gehalt spielt eine Rolle. Und hier bei der Bank verdiene ich schon als Anfängerin nicht schlecht. Madi, 15 Jahre, geht in die 9. Realschulklasse. Er hat uns erzählt: Ich habe noch ein Jahr Zeit bis zum Realschulabschluss. Und im Moment weiß ich noch nicht, was ich werden will. Ich will auf jeden Fall einen Beruf haben, in dem man nicht so schnell arbeitslos wird. Für mich ist Sicherheit wichtig. Lieber verdiene ich etwas weniger, wenn ich weiß, dass ich meine Arbeit nicht so schnell verlieren kann. Außerdem möchte ich feste Arbeitszeiten. Also eine Arbeit, wo ich zum Beispiel regelmäßig jede Woche von Montag bis Freitag von 8 bis 16:30 Uhr arbeite. Das sagte Monique, 18 Jahre alt. Ich lerne jetzt im zweiten Jahr den Beruf Köchin in einem großen Restaurant mit 2 Sternen. Das macht mir sehr großen Spaß. Natürlich hat man als Köchin sehr unregelmäßige Arbeitszeiten und arbeitet oft am Abend oder am Wochenende, aber das stört mich nicht. Denn für mich ist am wichtigsten, dass man als Köchin sehr kreativ sein kann. Und eine Arbeit ohne Kreativität finde ich langweilig. Wir können immer wieder neue Rezepte ausprobieren und experimentieren. Und es ist eine sehr schöne Erfahrung, wenn uns die Gäste für ein gutes Essen loben. Und Fadi, 23 Jahre, meinte: Ich bin als Flüchtling nach Deutschland gekommen und lebe jetzt seit 3 Jahren hier. Nach meinen Deutschkursen und einigen Praktika habe ich vor einem Jahr eine Ausbildung als Altenpfleger angefangen. Für mich ist das eine große Chance und ich habe eigentlich keine besonderen Wünsche. Ich bin vor allem froh, dass ich eine Ausbildung machen kann. Und das heißt auch, dass ich gute Arbeit leisten will, damit mein Chef, aber auch die Kunden mit meiner Arbeit zufrieden sind.